Kreuze verbauen und mit den Frauen hier am Strand abhängen und abhauen. Warum soll ich das denn du mir hier in meinem Sandsofa ausruhen? Und ich baue mir mein Sofa aus Sand. Und ich baue mir mein Sofa. Und ich baue mir mein Sofa aus Sand. Und ich baue mir mein Sofa. Du bist in der Wüste oder am Strand. Bau dir kein Sofa aus Sand. Mit meinem Mädle da am Strand. Komm mir neu und neu entgegen, völlig ganz entspannt. Horror-Apple in der Hand. Und ich rauch mein Sofa hier am Strand und ich tanz. Vor der Sofa, vor der Sofa, vor der Sofa. Hörst du dich selbst eigentlich singen? Vor der Kartoffel! Vor der Kartoffel! Vor der Kartoffel! Rasch!